Hallelujah. You are welcome in Jesus' name. Amen. We are going to continue with everlasting solution. Es geht weiter mit den ewigen Lösungen. We are not looking for temporary solution. Wir suchen nicht nach bedingten Lösungen. You know the world today. Die Welt. Even the so-called God children. Auch die sogenannten Kinder Gottes. They look for temporary solution. Sie suchen nach zeitbedingten Lösungen. All they want is that problem to be solved. Sie wollen einfach nur, dass das Problem gelöst wird, was sie vor sich haben. My job, what I want is that I don't live, I don't forsake God. Aber das, was ich einfach aus tiefstem Herzen will, ist nicht Gott zu versagen. My goal is not to solve any problem. Mein Ziel ist es nicht, Lösungen zu never to forsake finden, God. Sondern Gott nicht zu verlassen. Because he promised me that he will not forsake Denn me. Er hat mir versprochen, dass er mich nicht verlassen wird. And I believe him for his word. Und ich glaube an sein Wort. I trust him. Ich vertraue ihm. For his word. Wegen seinem that Wort. Said he will never forsake me. Dass er mich niemals alleine lassen wird. Niemals im Stich lassen wird. And I don't want to forsake him either. Ich will ihn auch nicht in den Stich lassen. I don't want to see my goal is not things to be solved. Mein Ziel ist es nicht, dass Dinge gelöst werden. But never to forsake God. Aber Gott nicht zu verlassen. Praise the Lord. Halleluja. He tells God to come to God. Wir brauchen Gott, um zu Gott zu kommen. You see, without God, you cannot even come to God. Ohne Gott kannst du nicht mal zu Gott kommen. The natural man does not know God. Der natürliche Mensch kennt Gott nicht. They don't know God at all. Sie kennen Gott If nicht. If you go to 1 Corinthians, let us go to 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2. He said in verse 14, 1 Corinthians 2:14. 1 Corinthians 2:14. He said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. For they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was von Gott vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. You see, the natural man cannot. He cannot receive anything from God. Der natürliche Mensch kann nichts von Gott empfangen. Praise the Lord. Hallelujah. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Aber natürliche Mensch erkennt die Dinge von Gott nicht. For they are foolishness unto him. Es ist Dummheit für ihn. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Weil es geistig beurteilt werden muss. Until you are in the spirit, you cannot know the things of God. Erst wenn du im Geist bist, kannst du die Dinge von Gott erkennen. You know, when God tell you something, wenn Gott dir etwas sagt, he told Joshua, er hat zu Joshua gesagt, he said, see, I have given it to you. Schau, ich habe dir diese Sache gegeben. You see, see, I have given you Jericho. Ich habe dir Jericho gegeben. But the natural man can see that the Jericho was not given. Aber der natürliche Mensch hatte gesagt, aber da ist noch nichts gewonnen, noch nichts gegeben, noch nichts passiert. In the natural man can see that the Jericho was not there. Dass Jericho immer noch nicht da ist. You see, he said, see, I have given you Jericho. Aber Gott hat gesagt, sieh, ich habe dir diese Stadt übergeben. But the natural man will see. Ein natürlicher Mensch will sagen, the people are still occupying it. Aber diese Stadt gehört noch jemandem. The enemy, they are still there. Der Feind lebt noch nicht. The wall is still there. Die Mauer steht noch. You see, you say you have given it to me. Du hast so gesagt, dass du mir diese Stadt schon gegeben hast. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are spiritually discerned. 1. Korinther 2:14. For they are foolishness unto him. Neither can he know them, He cannot know them. He cannot understand them. Er kann es nicht erkennen. And that's why, you know, so when you after prayer, you just lie down. Das heißt, nach dem Gebet legst du dich einfach schlafen. That is just finished. Es ist vorbei. Well, ask God how he created you all. Man fragt mal Gott, wie er die Welt He's erschaffen hat. Just speaking. Just through speaking. Nur durch sein Wort. Let there be light. Es werde Licht. And there was light. Es wurde Licht. He did not fight. He did not labor. Labor. So gearbeitet und oder geschwitzt. Just through the word. You know, we don't believe our prayer, we don't believe our word. Wir glauben nicht an unsere Worte, wir glauben nicht an unsere Worte. We don't believe. We don't pray, we never believe. Wir beten, aber glauben nicht. And that's why anything that comes in between, we are already shaking. Alles, was dazwischen kommt, sorgt schon dafür, dass wir alles anzweifeln, wofür wir gebetet haben. We are not designed for the natural. Aber wir wurden nicht für das Natürliche geschaffen. We are designed for the supernatural. Wir wurden für das Übernatürliche geschaffen. You see, until you can, you see, you are to see in the spirit. Du musst im Geist sehen. Just like Elijah. Genauso wie Elijah. You know, Elisha and the servant. Und sein Knecht. You see that he said, those that be with us are more than those that be with us. Er hat gesagt, die mit uns sind, sind viel zähliger als die, die bei ihnen sind. But the servant, that is the natural man. Aber der Knecht, der ein normaler Mensch. He will still be afraid because he can see the enemy. Hat immer noch Angst, weil numbers. Den Feind sehen konnte. But you see, it only Elijah that can see the word of God. Aber Elijah konnte Gottes Wort sehen. You see, Elijah could see the word of God, the promises of God, and Versprechen von Gott. Those that are with us die, are die greater mit uns sind, than größer sind. And he believed it. And that's why he was so calm. Deswegen war er ruhig. There was no fear. That's faith. Das ist Glaube. That no matter, though I can see the pain. Auch wenn ich den Schmerz noch I hatte. Can still see that there is no life. Auch wenn ich kein Leben sehe. But I can stand, I can still see that the enemies are everywhere. Auch wenn ich wenn die Feinde immer noch umher. I can still see the doctor's report or the bank report or the lawyer report, whatever report. Die Botschaft vom Arzt, vom Anwalt, vom von der Bank immer noch vor mir sitzen. Just like Elisha could still see the Syrian army. Genauso wie Elisha immer noch die syrische Armee sehen. He did not even refuse to be intimidated. Er hat sich geweigert, eingeschüchtert zu sein. He refused it. Er hat sich eingeschüchtert. I believe the Almighty God more than them. Ich glaube dem allmächtigen Gott mehr. I believe the word of God more than them. Ich glaube dem allmächtigen Gott mehr als das, was ich sehe. Why am I still here? Wieso because bin ich I believe the word of God. Weil ich an Gottes Wort glaube. I believe the word of God more than what I see. Wort, mehr als das, was ich sehe. You have to see the word. Du sollst das Wort sehen. See the word alone. Schau auf das Wort. If allein. You see other things, wenn du auf andere Dinge schaust, wirst du zurückgehen. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. Praise the Lord. Halleluja. The natural man. Der natürliche Mensch. Everywhere today, there are natural people. Überall gibt es natürliche Menschen. Even in the church, auch natural people. They go to church. Natürliche Menschen. You see, they never mix church, but they are natural. Sie sind immer in der Kirche. Sie verpassen keine Predigt, aber sie sind natürlich. The slightest thing, there is fear. There is panic. There is doubt. Is he still working? He's no longer working. Upon all the prayer. You see, upon everything. Until the doctors say yes. Until the lawyer say yes. Until whoever say yes. The natural man is telling you yes. Until the natural man say yes, you never believe. Diese Menschen von Menschen The dead man, the Bible called them dead. Also die Bibel sagt, diese Menschen sind tot. Until they tell you yes, you never believe that the word of God is yes. Erst wenn sie dir diese Bestätigung geben, who are you? Glaubst du daran, aber wer bist du dann? Who are you? You better be ready to hold on to the word of God. Sei bereit, Gottes Wort festzuhalten. Learn to just be there in the word of Lernen, God. Lernen, Gottes Wort zu sein. Learn to believe it like Abraham. Lernen es zu glauben wie Abraham. Learn to believe it like Joseph. Wie Josef. You see, learn to believe it like Moses. You see, learn to believe it like David. So wie David. Like Peter, Paul and others. Lerne so zu glauben wie Petrus, Paulus und andere. Praise the Lord. Halleluja. We have to learn to believe it. Wir sollten lernen zu glauben. Amen. Amen. I really thank God that we are here today. Ich danke Gott, dass wir heute hier sind. You know, it's so risky serving God. Es ist so gefährlich, also riskant, Gott zu dienen. It's so risky serving Him. Es ist riskant, ihm zu dienen. Because you are serving, you have a God that you cannot even see. You know, in this world, seeing is believing. In dieser Welt ist das Sehen gleich Glauben. You know, when doctor tell you it's over, and you are believing the word of God, you see? It's so risky. Yes, risk. Es ist gefährlich, an Gottes Wort zu glauben. It's so risky. There's risk in serving God. Sich gegen die Meinung. And that's why take God to have God. Deswegen braucht es Gott, um Gott zu haben. Like Jesus said in John 6. Jesus in Johannes 6. Let us go there. John 6. Johannes 6. John 6. Johannes 6. 26 bis. Oh, sorry. Let me see. John 6. Let us first of all go to 65. Just 65 before. 65. Okay, that is okay. 65. And he said, therefore. Praise the Lord. Hallelujah. And he said, therefore. Said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. No one can come to me. Keiner kann zu mir kommen. Except it is given unto me of my Father. Es sei denn, es ist ihm von meinem Vater gegeben. You cannot know God without God. Du kannst Gott nicht kennen ohne Gott. The natural man cannot just know God. Der natürliche Mensch kann Gott nicht verstehen. It's impossible. Erkennen. Das ist because they are all opposite direction. Weil das Gegenteil von Gott. It's like day and night. Es ist wie Tag und Nacht. The word of God will be saying yes. Gottes Wort sagt ja. This world will be saying no. Aber die Welt sagt nein. No man can come unto me. Keiner kann zu mir kommen. In John 10, let us go to John 10. Johannes 10. John 10, 26 to 29. 26 bis 29. But you believe not, because you are not of my sheep, as I said unto you. You know, when you are preaching the word, wenn du Gottes Wort predigst, the word of God does not have problem. Gottes Wort hat kein Problem. But the soil, where the word goes to. Aber der Boden, auf den dieses Wort fällt. The soil, different soil. Diese different people, they all have different hearts. Diese verschiedenen Menschen, verschiedenen Herzen. And the word of God goes directly into their heart as you speak. Und Gottes Wort geht in ihr Herz, während sie sprechen. The word of God is incorruptible seed. Gottes Wort ist ein unvergänglicher Samen. But the heart. Aber das Herz. And that's why Jesus talked about the heart in Matthew 13. Concerning the sower sowing the word. Deswegen geht es in Matthäus 13 um dieses Herz, das der Seher diesen Samen auf diese Herz, verschiedenen Herzen ausschüttet. You see, different heart. Verschiedene Herzen. And here he said, but you believe not, because you are not of my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice. And I know them. You know God is to know you. Gott sollte dich kennen. It's not I know God, but does he know you? Du kennst Gott, aber kennt Gott dich. Praise the Lord. Hallelujah. He said, I know them. I know my sheep. Ich kenne meine Schafe. You know, on that day, he said, on that day, he will say, get away, you walker. I know you know, you know, workers of iniquity. Sagen, ich kenne dich nicht. Verschwinde von mir. But here he's saying, I know my sheep. I know them. And they follow me. Und hier sagt er, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich und sie folgen mir nach. It's so good if God knows you. Es ist so gut, wenn Gott dich kennt. You know, he knew Job. Er kannte Hiob. He knows Job. Er kannte. You know, he said, he boasted of Job to Satan. Er hat mit Hiob gebracht. Have you seen my servant, hast du meinen Job? Diener? That's boasting. You see, he know him. You know, he want to know you. Er will dich kennen. Things will come. That's true. You believe, you are depending on Christ. That never give up. God will say, I know my son. I know my daughter. Dinge werden kommen und deinen Glauben auf die Prüfung stellen, aber wirst du da noch festhalten können? Wird das zeigen, dass Gott dich kennt? Things will come to try your faith. Dinge werden kommen, um deinen Glauben zu prüfen. Will you give up? Aber wirst du aufgeben? Will you give up? Wirst du aufgeben? And compromise. Und einen Kompromiss eingehen. For me, there is no compromise in my dictionary. Kompromissbereitschaft steht nicht in meinem Vokabular. If I will compromise, I will compromise between best and ego. Wenn ich Kompromisse eingehen würde, würde ich sie der Gemeinde eingehen. Und ich würde Menschen miteinander vermehren. I just thank God. That is my joy. Aber meine Freude ist, dass ich Gott folge und Kompromisse verweigere. You see, you cannot tell me what the word of God is when I can hear from God myself. Du kannst mich nicht betrügen und mich belügen, wenn es um Gottes Wort geht, wenn ich selbst von Gott höre. You cannot give me a date. Du kannst mir nicht irgendwelche Daten oder ein Datum geben. When God is telling me that is not true. Wenn Gott sagt, das ist nicht wahr, das stimmt nicht. You see, somebody gave me a date that they are to be they are married, 21 of July. Jemand hat mir ein Datum gegeben, gesagt, an diesem Tag hat Gott mir gesagt, sollst du mich und meinen zukünftigen vermählen. Already, you are already pregnant. Aber diese Person ist schon schwanger. Then I said, did God also tell you to go and sleep with him? Und habe ich sie gefragt, hat Gott dir auch genau der gleiche Before joining you together. Dir gesagt, dass du mit dieser Person schlafen sollst, bevor ich euch vermählen soll? He said, test the spirit. Prüfe den Geist. You know, I'm not looking for money. Ich suche nicht nach Geld. If I'm looking for money, I would not be here. Wenn ich nach Geld suchen würde, wäre ich nicht hier. Right from the day I came from Nigeria to Germany. Von Tag 1, seitdem ich aus Deutschland nach Deutschland. You see, the very month I started working. Am gleichen Monat, als ich hier war, habe ich angefangen zu arbeiten. We know how to work very hard. Wir wissen, wie man arbeitet. The natural working. Die natürliche Arbeit. If my husband goes to work, man, you see, from leave home, man, my in the natural way, the natural life, that could have been my life also. Ich going from job, from morning till evening. In meinem Fleisch wäre es mir auch lieber, den ganzen Tag zu arbeiten und einfach beschäftigt zu sein, mit Geld verdienen, weil ich habe nichts, was mich hält sozusagen. Ich habe keine Kinder mehr, die ich versorgen muss. You see, I know when we were walking. He was working, I was working. Ich kenne die Zeit, als wir beide noch gearbeitet haben. How much we could save. Wie viel wir auch gespart haben immer. To do things. Um Dinge zu tun. But I thank God for His grace. Aber ich danke Gott für seine Gnade. I thank God that I'm still standing here on the word of God. Ich hier immer noch stehe auf I'm Gottes standing Wort. On the word of ich stehe God. Immer noch auf Gottes Wort. I'm not shaking. Und ich bin nicht erschüttert. I'm not afraid. Ich bin nicht in Angst. I'm not threatening. I'm not feeling, you know, for you to be in panic. I'm never in panic. Ich bin bedroht oder im Stress oder in Panik. I just rejoice. Ich freue mich. I rejoice. Ich freue mich. Because he said he knows his sheep. Er hat gesagt, er kennt seine Schafe. And they follow him. Und sie folgen ihm nach. Amen. And he said also that his sheep hear his voice. Und seine Schafe hören seine Stimme. I hear his voice. Ich höre seine Stimme. My prayer here is that those that are really hungry of Christ. Mein Gebet ist, dass die wirklich hungrig sind nach Christus, sollen kommen. My prayer is not that here should be filled up. Mein Gebet ist auch nicht, dass hier die Gemeinde voll wird. It's not that here everywhere filled up, big church everywhere filled up. No, my prayer is that those that are really hungry of Christ, the true word of God. Sondern ich bete, dass die wirklich hungrig sind nach der Wahrheit, dass sie diesen Ort finden. Denn die hungrig sind, werden auch satt werden. Das ist mein Gebet. Dass die hungrig sind, wirklich essen und trinken. In Vers 28, es sagt, and I give unto them eternal life. Praise the Lord. Halleluja. And I give unto them eternal life. Ich gebe ihnen ewiges Leben. And they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. You see, nobody can take away what Jesus has given me. Niemand kann mir das wegnehmen, was Jesus mir gegeben what hat. Christ has given me. Was Christus nobody mir gegeben hat. Can pluck anyone away. Niemand if God have really brought you here. Wenn Gott dich wirklich hingebracht no hat. Devil can do it. Kein Teufel kann das tun. If you are really here for Christ. Wenn du wirklich für Christus da bist. My father which gave them me is greater than all. And no man is able to pluck them out of my father's hand. Praise the Lord. Hallelujah. You see, here he said, my father is to give them to me. Ich sage, dass mein Vater sie mir geben muss. You see, that is my prayer. Das ist mein Gebet. You see, that my father is to bring them. Dass mein Vater sie bringt. He knows those that are hungry. Er kennt die, die hungrig sind nach ihm. He is the one to bring them. Er ist derjenige, der sie bringen muss. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everlasting solution is that we are never to neglect the gospel. Ewige Lösung bedeutet, dass wir Gottes Wort niemals verachten sollen. Just like Hebrew 2. Let us go to Hebrew 2. Hebräer 2. Before we start again from where we stopped last on Sunday, last week. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 2. Hebräer 2. From 1 to 4. 1 bis 4. He said, therefore. Amina, can you help us? Or you have. Okay, can you help us? 1 to 4. Deshalb müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. Sonst verfehlen wir noch das Ziel. Denn schon das Gesetz, das die Engel Mose überbrachten, war für alle verbindlich. Und jeder, der diese Gebote Gottes übertrat, erhielt seine gerechte Strafe. Wie viel weniger werden wir der Strafe entkommen, wenn wir Gottes unvergleichliches Rettungsangebot aufschlagen? Jesus Christus selbst hat es zuerst bekannt gemacht und es wurde uns von Zeugen bestätigt, die unseren Herrn mit eigenen Ohren gehört haben. Darüber hinaus hat Gott diese Botschaft geglaubt durch Zeichen und Wunder, durch seine machtvollen Taten, durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen austeilt. Praise the Lord. Halleluja. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. You see, the message that you have been hearing all the time. Die Botschaft, die du die ganze Zeit gehört hast. The word that the Lord has been speaking to die you. Die Worte, die Jesus zu dir gesprochen hat. Because as you study the word of God, the Lord is speaking directly to you. Der Herr spricht direkt zu dir. Because as you read the Bible, wenn du die Bibel liest, the Lord is speaking to you. Der Herr spricht zu dir. As you listen to a message here. Wenn du dir eine die Predigt hier anhörst. You see, listen to the message that I'm preaching to you. Die ich dir gebe. You see, the Lord is speaking directly to you. Der Herr spricht direkt zu dir. You see, the seed is being sown in your heart. Ein Same wird in dein Herz gepflanzt. He said, therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Lest at any time we should let them sleep. We have to be very careful never to give them up. Dass wir das nicht aufgeben. Was the Lord has been building us up. Der hat uns aufgebaut. He has been building us up. Er baut with uns auf mit seinem Wort. You know, before anything comes, we already know. Bevor etwas kommt, wir wissen es schon. I don't know about you, but I know when things are coming. Ich weiß, wenn Dinge auf uns zukommen. And he keep on building us up. Und er baut uns auf. But sometimes we just forget. It's as if when things happen, it's as if that you did not even know at all. Und manchmal Dinge passieren, ist es so, als ob du es dich doch nicht wusstest, dass du dich doch überrascht fühlst. We have to make the connection. Wir sollten Dinge verbinden. He said, therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. The message we hear. Die Predigt, die wir hören. You see, the word of God that we read. Gottes Wort, das wir lesen. Least at any time we should let them sleep. They get away from you. Das ist von unseren Händen. We are back to the old life. Dass wir auf einmal im alten Leben sind. You see, you are back to the old world. Dass wir uns wieder in der alten Welt. You are back to the old friend. Bei den alten Freunden. You are back to the old system. Zum alten System. You are back to the old kingdom. Zurück in das alte Königreich. For if, verse 2, for if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression And disobedience receives a just response, recompense of reward. How shall we escape if we neglect so great salvation? Salvation is personal. Erlösung ist etwas Persönliches. Salvation is personal. Erlösung ist etwas Persönliches. How shall we escape if we neglect so great salvation? Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? The word that you have been speaking to us. Die Worte, die ihr zu uns gesprochen habt. You know, the message is the power of God. The gospel diese Botschaft is the power of God. Ist die Kraft Gottes. Put something here and go to Romans. Romans. Romans 1. Römer 1. Romans 1, verse 16. Römer 1, 16. We will read 17 also. He said, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. I am not ashamed of the gospel of Christ. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. It is the power of God. Ist die Kraft Gottes. The message you hear here die Botschaft, is the power die du hier of hörst, God. Ist die Kraft Gottes. It's God power. Es ist Gottes Kraft. The Bible, the word of God that you study is God's power. Das Wort, was du hörst, ist Gottes Kraft. And that's why everything must bow down before Sie God's power. Alles vor Gottes Kraft. And that's why it's bigger than whatever problem that is facing you. Es ist größer als das Problem, was if vor you dir believe, ist, wenn du glaubst. If you mix it with faith. Wenn du es mit dem Glauben verbindest. Hebrew said, if you mix it with faith. Wenn du es mit dem Glauben verbindest. For I am not ashamed of the gospel of Christ. I'm not ashamed to preach the truth. Ich schäme mich nicht, die Wahrheit zu predigen. The truth you always give me to preach. Die Wahrheit, die ihr mir immer gibt. You know, I can mention your name and say, look at what God has done through you. Ich kann deinen Namen nennen und sagen, guckt euch an, was Gott durch diese Person hat. And the next day you can become Judas. Und am nächsten Tag bist du auf einmal Judas. It doesn't bother me because I'm not ashamed of the gospel of Christ. Aber das stört mich nicht, weil ich schäme mich nicht für das Evangelium von Christus. He gave me the message to preach. Er gab mir die Botschaft, damit ich sie gebe. I am not ashamed of the gospel of Christ. Ich schäme mich nicht für das Evangelium von Christus. You know, Jesus, he chose Judas. Jesus hat sich für Judas entschieden. But Judas betrayed him. Aber Judas hat ihn betrogen. Maybe we'll be able to get there today. Praise the Lord. Hallelujah. And see that Judas, yes, you know, it was his choice to deceive, to betray Jesus. Es war die Entscheidung von Judas, Jesus zu betrügen. You see, it was his choice. Es war seine Entscheidung. He chose to do that. Because the Satan could have even wanted to make all the disciples betray him. Just like Joseph. You know, the brother, the whole brothers, they were against Joseph. Denn der Teufel hätte auch alle Jünger nutzen können, um Jesus gemeinsam zu betrügen und unter das Licht zu führen, aber wie bei Josef zum Beispiel. Alle seine Brüder waren gegen ihn, aber nur Judas hat zugelassen, dass der Teufel. But it's only Joseph that just allowed it. Satan's plan, he could have even preferred all the disciples. Er hätte sogar gewollt, dass natürlich alle Jesus eine Falle stellen. Es wäre vielleicht sogar noch besser gewesen für ihn. Praise the Lord. Halleluja. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. To everyone that believes it, you see, because you have to mix it with faith. Ja, du musst es mit dem Glauben vermischen. It's not just hearing the word. Es ist nicht nur das Wort hören. You mix it with faith. Du vermischt es mit dem Glauben. The Hebrew said in Hebrew 3, Hebrew 4, he said the word profited them nothing. Because it was not mixed with faith. Das Wort hat dir nichts gebracht, weil es nicht mit dem Glauben verbunden worden. You know, we can hear the same word. Wir können das gleiche Wort hören. It can work for me, it will not work for you. Für mich funktioniert es für dich nicht. If I mix it with faith, you refuse to mix it with faith. Wenn ich es mit dem Glauben vermische und du dich weigerst, es mit dem Glauben if you don't believe, it never will. That's what he's saying. Werden wir nicht das gleiche Ergebnis haben. Darum geht es hier. For it is the power of God unto salvation. Denn es ist Gottes Kraft. To everyone that believes. Für jeden, der glaubt. Where do you believe? That's the question. Du? Das ist die Frage. Hearing the word, not just hearing the word, but hearing the word and believing. Hören und glauben. To the Jew first and also to the Greek. Erstmal für die Juden, dann auch für die Griechen. He said also in verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Faith is our life. Der Glaube ist unser Leben. You see, believe it, beyond believing the word of God is our life. Gottes Wort zu glauben ist unser you Leben. You see, faith is your life. No doctor's report can confuse you. Wenn der Glaube dein Leben ist, dann kann kein Arzt bericht dich verwirren. You see, when faith is your life, wenn der Glaube dein Leben ist. You see, you don't need to see before you believe it. Dann brauchst du nicht sehen, um zu glauben. When faith is your life. Wenn der Glaube dein Leben ist. There is no letter from the government that can deceive you. Kein Brief, der dich erschüttern kann. Der dich betrügen kann. Not the outside can deceive. His faith is your life. The word of God is our faith. Wenn Gottes Wort dein Glaube ist. Praise the Lord. Halleluja. Back to Hebrew. Hebräer. We have read Hebrew. You see Hebrew 2 verse 1. He said we are to value the message that we have heard. In Hebräer 2:1 steht, wir sollen die Botschaft, die wir gehört haben, wertschätzen. You see all the message you have been hearing, die Botschaften, die du gehört hast, schätze sie wert. You see all that you have been studying. Alles, was du gelesen hast, value your salvation. Wertschätze deine Erlösung wert. You see, value your salvation. Don't joke with it at all. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Don't joke with it. Nimm das nicht. Because Satan will want to steal it from you. Will es wegnehmen. He's very important. Er will dir deine Erlösung, das Wort wegnehmen. Vers 3. 3. How shall we escape if we neglect so great salvation? Which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him. God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles and gift of the Holy Ghost according to his own will. You see, according to his own will. Gemäß seines eigenen Willen. You see, it is God's will. You see, miracle is according to God's will. Wunder sind nach seinem Willen. You see, things to come, you see, it's according to God's will. Dinge, die kommen, sind nach seinem you Willen. You see, our desire should be according to God's will. Unsere Wünsche sollten nach seinem Willen you sein. You see, our value should be according to God's will. Das, was wir wertschätzen, sollte nach seinem Willen. You see, the kingdom of God is not like going to a native doctor. Das Königreich Gottes ist nicht wie zu einer Wahrsagerin. Zu gehen zu Satanisten oder zu irgendwelchen falschen Pastoren. You see, not pastors today, you see. People that don't have relationship with God, they just come to pastor. Pastor, come and help me to solve this problem. And the pastor, you see, he's just so ready to solve the problem. Die Menschen gehen zu Pastoren und bitten um Hilfe und um Lösungen für ihre Probleme. Und sie werden einige werden sogar dafür bezahlt. And that's why you cannot attend. You see, somebody from outside cannot just come here and just tell me that I have a problem. What am I going to do? Help me to solve it. Then I will be there to solve it. I'm not there to solve any problem. Ich werde nicht Probleme hier auf einmal anfangen zu lösen für irgendwelche Leute. Because I have the Holy Spirit. Denn ich habe den Heiligen Geist. That directs me. Der mich leitet. It's according to his own will. Gemäß seines Willens. You see, according to the will of the Holy Ghost. Dem Willen des Heiligen Geistes. Not according to my will or the person. That person that is their will. That can come to you. Willen dieser Menschen, die meine Hilfe wollen. You know when somebody is sick. Wenn jemand krank ist. He go to the doctor. Geht er zum Arzt. And you know the doctor can say, what is the problem? Der Arzt fragt, was das Problem then he starts solving the problem. Und fängt an, das Problem zu lösen. That is not the kingdom of God. Aber das ist nicht das Königreich. The kingdom of God is not you. You don't go there because of problems. Du gehst nicht zum Königreich wegen Problemen. Praise the Lord. Halleluja. You go there for relationship with Christ. Für Beziehung. It's a kingdom. His mother just visiting. He's living there. Es ist ein Besuch. Es ist ein Leben. Es ist unser Leben. Praise the Lord. Halleluja. It's not because everything is coming from the Holy Ghost. Denn alles kommt vom Heiligen. It's coming from the Spirit. Es kommt vom Geist. The Spirit that no man can see. Der Geist, den niemand. That the natural man cannot even understand. That's why until you have relationship with him, you cannot even hear when he's speaking. Erst wenn du Beziehung mit ihm hast, kannst du auch hören, wie er mit dir spricht. Oh my God. And that's why so many are saying they pass away with the apostles. Sie sagen viele, dass diese Wunder und Zeichen gibt es nicht mehr. Because they want to study him with the natural man. Und sie wollen Gott mit ihrem Verstand. They want to know him with the natural man. Sie wollen ihn erkennen mit ihrem Verstand. They want to have a relationship with him with the natural man. It's not possible. Mit ihm verstehen, aber das wird nicht funktionieren. He said all those who come to him. Denn all die zu ihm kommen. Yes, that. In John 5. Let us go to John 5. Johannes 5. Praise the Lord. Hallelujah. John 4. Johannes 4. In verse 21. Jesus said unto her, to the woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Verse 22. You worship ye know not what you know not what. We know what we worship, for salvation is for the Jews. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Kommt aus den Juden. They are not sure. Nicht, woran sie glauben. Sie sind sich nicht sicher. Why are you worshiping what you are worshiping? Say my mother, my father, my grandmother. You see, the family, they are glad to be following it. Yeah, so that is so. They don't even know what they worship. What do you worship your ancestor? Oh, my father, my great-grandfather. That way they have been doing it from. They don't know the reason. No reason for it. Du weißt nicht, weshalb du deine Vorfahren anbetest. Then verse 23. That the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. You worship God in spirit and in truth. Du sollst Gott anbeten in Wahrheit. For the Father seeketh such to worship him. Denn der Vater sucht nach solchen Anbetern. Praise the Lord. Hallelujah. Salvation is personal. Die Erlösung ist persönlich. Allow it to be personal to you. Persönlich ist. You see, for you to have everlasting solution. Dass du eine ewige Lösung hast. Salvation for you is to be personal. Erlösung muss persönlich sein. And that's why Jesus said you have to take your cross. Deswegen sagt Jesus, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Daily. Täglich. And follow me. Und mir nachfolgen. You see, you take your cross. Du nimmst dein Kreuz. You know, we want to join our husband. We want to join our wife. Wir wollen unsere Frau unterstützen, unseren Ehemann zur Seite stehen. Don't be like Ananias and Sapphira. Sei nicht wie Ananias und Sapphira. Compromise. Die Kompromisse eingehen. You better allow it to be Christ. Lass lieber zu, dass es dir um Jesus Christus geht. Nobody can take you away. Dass from niemand you. Dich von ihm wegnehmen kann. Luke 14. Let Lukas us go 14. There again. We are there on Sunday. Let us go there. Luke 14. From verse 25. Lukas 14, 25. He said, and there went great multitude with him. And he turned and said unto them. He turned and said unto them. Und sagte zu ihnen. Oh my God. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also. He cannot be my disciple. You have to hate all. Du musst alles hassen. Including yourself. Selbst dich selbst. Is that so difficult to understand? Das ist so schwierig zu verstehen. That is joyous cry. You cannot put anything in Christ's position. Du kannst nichts auf die Position von Christus stellen. And whosoever doth not. Abato, can you help us to read 27? 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. And whosoever doth not bear his cross. Somebody, you see, you have to bear your cross. Du musst dein Kreuz tragen. Salvation is personal. Erlösung ist etwas Persönliches. It's personal. Es ist etwas Persönliches. How come after me cannot be my disciple? For which of you intend to build a tower? Sit not down first. You see, you are to be prepared. prepared. Du musst vorbereitet sein. That nothing can take me away from Christ. Dass nichts mich von Christus wegnehmen kann. That even my wife cannot take me away from Christ. Meine eigene Frau kann nicht. My husband cannot take me. He cannot take my salvation away from me. Kann mir meine Erlösung nicht wegnehmen. You see, my mother, my father, my friends, you see. Freunde. My whoever, whoever cannot. That I cannot even take my salvation away from myself. Kann mir selbst noch nicht von meiner Erlösung wegnehmen. Because I cannot do that. Das kann ich nicht tun. For which of you intend to build a tower, sit not down first and count the cost, whether he have sufficient to finish it. Least happily, after he had laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him. Praise the Lord. Halleluja. You know, people fall out of the kingdom of God. Leute fallen aus Gottes Wort. Aus because they never prepared their heart to leave everything. Denn sie haben ihr Herz nicht vorbereitet, alles zurückzulassen. You see, they never prepared their heart to leave all. Sie haben ihr Herz nicht vorbereitet, alles zurückzulassen. The question is, are you prepared to leave all? Bist du bereit, alles zurückzulassen? You see, you come to Jesus as you are. Du kommst zu Jesus, so wie du bist. But you are not prepared to leave whatever he doesn't want you to have. Aber du musst bereit sein, alles zurückzulassen, was ihm nicht gefällt. The world system has polluted a lot. Das Weltsystem hat vieles verunreinigt. Verse 30, saying, this man began to build and was not able to finish. You know, people laugh at God's children today. Leute lachen Gottes Kinder aus. You know, when before you know you are no longer, you that preached before, you no longer preached. Prägt auf einmal nicht mehr. Then you not join them. Then they start making fun of you. Fangen an sich über. Hey, what about the message? You no longer preach. No longer about Jesus. Before it was Jesus, yeah, Jesus. Früher ging's immer um Jesus. But why now? Why is it different now? Wieso ist es jetzt anders? They making fun of you. Sie machen sich lustig. That's what. He says, saying, this man began to build and was not able to finish. Some of God's children, they are going through all this today. Einige Kinder Gottes machen das alles. They started, but they could not. Sie haben angefangen, aber konnten nicht weitergehen. They could not follow. They could not finish. Sie konnten nicht weitergehen. Then they said, "Are walking, going to war, to make war against another king, seated not down first." You know, it's not about if I win or if I lose. I will not give up. That's the question. Aufgeben. That is the rating. Das ist die wahre. You see, no matter the result, I will not give up on Christ. Ich werde Christus nicht aufgeben. And God loved that so much. Und das liebt Gott. You know, Job again. Everything was gone. Alles the war children. Weg. Die Kinder. Everything. Das everything. This man was prepared to follow God. Dieser Mann war bereit, Gott nachzugehen. He was prepared to follow God. Er war bereit, Gott nachzugehen. Everything was gone. Alles war weg. I'm the one that always said the ministry can even go. Ich bin derjenige, die immer sagt, die Gemeinde kann gehen. What I care, what I bother, what my relationship with das, with him ist, is more important for me than the ministry. Ist mir wichtiger als die Gemeinde. Like a man yesterday, genau, the man gestern, I watched, den ich mir angeschaut habe. You see, this man. The ministry was not working. Seine Gemeinde hat nicht funktioniert. He was only having six people. Er hatte nur sechs Leute. For years upon years. Jahrelang. And nothing was working. Und nichts. But other churches, they were just building. Aber andere Gemeinden. We planned. Other churches, we are moving. You see, things we are just moving for them. Dinge haben funktioniert. You see, things we are going for them very well. You see, and they build house from one place to another. Praise the Lord. Hallelujah. You see, they were opening branches. Branches from one place to another. Branches here, branches there. You see, and this very man that was preaching the real gospel. Und dieser, there was nothing working. Andere Gemeinden haben sehr viele Mitglieder gehabt und sie haben sogar noch mehr Gemeinden gegründet, Tochtergemeinden, damit weil halt alle nicht mehr in einer Gemeinde gepasst haben. In diesen großen Gemeinden gab es so viele Wunder. Those, if you need the house, you have it. If you need the car, you know. If you need money Geld surplus. Brauchst, you need your children surplus. You see, everything surplus. Alles everything. Double. You see, everything, whatever you have. And this man's church. church. Nobody. Aber die Kirche von diesem Mann war so klein. Und es waren nur 6 Leute, jahrelang. Und er konnte auch nicht mehr die Miete für das Gemeindegebäude zahlen. Those people that were outside, you see, the other pastor, they now came and paid the man that owned that house for 10 years rent. That they want to have that church. That man to go and do something else because the church is not moving. Und die Leute von dieser anderen größeren, großen und erfolgreichen Gemeinde sind dann zu dem Vermieter des kleineren Pastors sozusagen gegangen und haben dann darum gebeten, ihnen dieses Gebäude zu geben. Und sie haben ihnen, diesem Vermieter sogar, die Miete für 10 Jahre in die Hand gedrückt und gesagt, hier, nimm das Geld und wir haben jetzt das Gebäude, weil die Person, die hier drin ist, bei der läuft es eh nicht, die hat nur 6 Personen seit Jahren und außerdem haben wir gehört, dass der ständig Probleme hat, immer ein Verzug ist, was das Bezahlen angeht. Deswegen hier ist die Miete für 10 Jahre und wir bekommen das Gebäude. And this man, the landlord, gave the hall to these people. Und natürlich hat der Vermieter natürlich das Geld genommen und hat dann den anderen Pastor rausgeschmissen. And the old pastor was out. And this pastor was weeping. Und dieser Pastor war am Boden und hat Gott in Frage gestellt. Where are you? You sent me to do this job. Du hast mich gesandt, diese Arbeit. And I've been preaching. Und ich habe gepredigt. Ich habe dein Wort gepredigt. You see, I cannot even pay my house. Aber ich kann nicht mal meine Miete zahlen. You see, what is happening? Was passiert? What am I going to do? Was soll ich tun? You see, this man was complaining. Dieser Mann hat sich beschwert. He was just complaining. Hat sich beschwert und beschwert. And what it? He do. Was hat er getan? He now went to look for power so that he can now have a big church. Er hat sich dann Kraft irgendwo gesucht, Magie und Macht, um auch eine große Gemeinde zu haben. And getting to the man that always helped them, give them this power. Und als er dann bei diesem Satanisten angekommen ist, der man said you have to bring 7 guests first. Als er dann bei diesem Satanisten angekommen ist, der seven heads. Seven guests. Their heads. You need their heads. Okay. Als er dann angekommen ist bei diesem Satanisten, der halt diesen anderen Kirchen auch diese Magie und Kraft gibt, um Wunder zu bewirken, hat er dann gefragt, halt, was er tun muss, damit er halt auch so erfolgreich ist. Und dieser Satanist hat gesagt, dass er bitte 7 Köpfe von Frauen mitbringen soll, weil das gebraucht wird für das Ritual. He said, once you do that, you will have branches everywhere. Wenn du das tust, dann wirst du überall Gemeinden haben, wirst du bekannt sein in Fernseher, Radio, Zeitschriften. Everywhere. Überall. Singing your praise. Wird man über dich reden und dich feiern. Then the man said, then where is God? Und der Mann sagt, wo ist Gott? How will a pastor kill 7 heads? Wie soll ich denn als Pastor 7 Leute umbringen? You want to stain my hand with blood? Du willst meine Hände. Der Mann sagt, what are you doing here? Der Mann sagt, okay, was tust du denn hier? Was don't you know that you were a pastor before you came here? Wusstest du nicht, dass du ein Pastor bist, bevor du hier bist? Solution to your problem. Sagt, du brauchst eine Lösung. And I want to solve it. Und ich will es lösen. You see, that's how others solve it. So lösen andere ihre Probleme. So if you see, it was all about the ministry for this man. Es ging diesem Mann nur um die Gemeinde. If it's all about Christ. Es ging nur um Jesus. The moment you cannot pay the rent. Miete nicht zahlen könnte. I don't know. Was bedeutet if you cannot pay the rent. Who are they going to laugh at? It's not you, it's Jesus. Nicht über dich, sondern über Jesus. Praise the Lord. Halleluja. You see, the church belongs to Christ. Die Gemeinde gehört Christus. You know, people want to, it is just like personal to them. Für die Leute the ministry, persönlich. This ministry is not mine. Aber die Gemeinde ist nicht mein. It's Christ. Sie gehört Christus. And that's why I don't care what happens. Deswegen ist mir egal. My job is just to preach what he gave me to preach. Ist das zu predigen, was if you grow or not, I don't know. That is not my goal. Oder nicht? Das ist nicht mein Ziel. No, this man was after he must grow. He must grow. He must worry. Sein Ziel war es, dass es wachsen muss. Es muss wachsen. Ich muss mithalten mit den anderen. Competition. Wettbewerb. They will see. I will show them that I'm better. Sie werden sehen, dass wir größer sind, dass wir besser sind. I don't need to show anybody. Aber ich muss niemandem irgendwas beweisen. Christ is enough for me. Christus reicht. If this man has said that is all about Christ. Hätte dieser Mann gesagt, es geht mir nur um Jesus Christus. On Sunday we start a message that is the church is for God, is for Christ. Am Sonntag werden wir anfangen mit einer Predigt, einer neuen Predigtreihe. Es geht darum, dass die Gemeinde, he is the head of the church. Jesus Christus gehört. Er ist der Kopf so der Gemeinde. Happened, so was immer ihm passiert, er ist in Kontrolle. Nicht ich. Nicht als ich das Praise the Lord. Hallelujah. You know, this man was in control. Dieser Mann he was the one in control. Er hat das. And that's why when the ministry fell, deswegen, he fell with the ministry. Gemeinde gefallen ist, ist er mitgefallen. He fell with the ministry. Er ist mit der Gemeinde gefallen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Then in verse 33, let us just go straight to verse 33. 33. He says, so likewise, whosoever Lukas 14, 33. Of you that forsaken not all that he had, all that he had. Alles, was er hat. You see, you have to be every, to be ready to bereit sein, alles zu including ministry. Auch eine Gemeinde. Including whatever it is. Was immer es auch ist. Because it's not about the church. Denn es geht nicht um die Gemeinde. It's about the relationship es geht with him. Um deine Beziehung mit Jesus Christus. He cannot be my disciple. He did not make command here. He said forsake all. He said forsake alles all. Verlassen. He said all. Alles. He did not say except ministry. Nicht es sei denn die Gemeinde. Es that. Sei denn. Has he said all? Und alles. Including all. Alles all eingeschlossen. All in English. You know, Satan is to be afraid of me. Der Teufel sollte Angst haben von mir. Because there is no way he can press anybody. Es gibt keinen Knopf. Nobody can press. Kein Knopf kann er drücken. He's a loser. Er ist ein Verlierer. The Lord told me said I should always remind him of his defeat. Und der hat mir gesagt, ich soll den Teufel immer daran erinnern, dass he said I should always remind myself of the victory I already have. Und mich daran erinnern, den Sieg, den ich schon habe durch ihn. Praise the Lord. Halleluja. He said to hate and not to love. You see, where we have just read in Luke 14. In Lukas 14. He said we are to hate and not to love them. Und nicht lieben. Don't love them, but hate sollen them. Sie nicht lieben, aber hassen. In John 10, let us quickly go to John 10. What Johannes 10. John 10. Johannes 10, 17 und 18. He said, therefore doth my father love me, because I lay down my life. Just like Jesus said, we are to give, so Jesus we are to hate our life. Wie unser Leben hassen soll. Jesus is saying, yes, he laid down his life. Er gibt sein Leben, er lässt sein Leben. That I might take it. Damit ich es wiedernehme. Okay. That life, the Lord, he really only want to polish it and dieses give it Leben to, will er einfach to nur he doesn't want to kill reinigen und es dir zugeben, will ich nicht töten. That whatever you live for him, was immer du ihm you see, if you leave your mother, if you leave your father, if you leave your children, he punished them and bring them to er bereinigt es und gibt es dir zurück. But he wants you to choose him. Aber du sollst dich erstmal für ihn entscheiden. Just like Jesus said here, Jesus hier gesagt, therefore doth my father love me, because I laid down my life, that I might take it again. I did not give it to lose it. Ich habe es nicht gegeben, um es zu verlieren. You know when he told Abraham to give him the son? Als er zu Abraham gesagt hat, gib mir Abraham did not see the son dead. Abraham hat den Sohn nicht als tot gesehen. He never see that child dead. Er hat diesen Sohn niemals als tot gesehen. Amen. Amen. No, don't let Jesus. He said, I give it to take it. Ich gebe es, um es zu nehmen. I did not give it. You know, whatever you are giving it to the house was of God. Immer du in Gottes Haus gibst. You are not giving it to lose it. Du gibst es nicht, um es zu verlieren. You are giving it to have more. Johannes 10, 17. Du gibst es, um mehr zu haben. You are giving it to have it. Du gibst es, um es zu that's how to have in the kingdom of God. Haben wir im you give to have. Wir geben, um zu haben. No man take it from me. It should be personal. Niemand nimmt es von mir, es sollte persönlich sein. You see, it should be personal. I'm the one giving it. Ich bin derjenige. It's not that somebody forced me. Niemand zwingt mich. My mother forced me. Meine Mutter hat mich gezwungen. My friend forced me. Meine Freunde zwingen. The pastor forced me. Pastor zwingt mich. You see, it's not, you see, it has to come from you, personal. Es muss von dir persönlich kommen. But I lay it down of myself. I have power to lay. Ich habe Kraft, es niederzulassen. And I have power to take it und auch again. Kraft, es wieder this zu nehmen. Have I received of my father. Dieses Gebot habe ich vom Vater bekommen. You know, where are we? In Luke 14, 27. Lukas 14, 27. He said, is cross, your cross, you take your cross. Nimm dein Kreuz auf dich. You see, you take your cross, dein Kreuz. Not your father's cross, nicht das Kreuz deines not your mother's cross, nicht das Kreuz not your husband's cross, nicht das Kreuz not your wife's cross. Oder von deiner Mutter, von you deiner see, your own cross, you take dein eigenes you see, Kreuz. You are not going to take somebody else's cross. Du das Kreuz von jemand anderes aufnehmen. It is not my husband made me to do it. Nicht dein Ehemann sollte dich dazu well, my wife zwingen, made me to do oder deine Ehefrau, because you take your cross. Sondern du nimmst dein Kreuz auf. You see, your wife is not to force you. Deine you Frau see, sollte dich is not to tell you not to follow God. Sollte dir nicht sagen, dass du Gott nicht folgst. Your husband, you see, your wife, you see. Oder auch immer es ist. Because God is not that excuse. You cannot give it to God. Du kannst diese Entschuldigung my husband geben. Said I should mein not Ehemann hat gesagt, ich soll es nicht tun. Then you believe your husband more also than du glaubst the word of deinem God. Ehemann mehr als Gott. The word of God said you take. He did not say your husband should take. Gottes Wort sagt, du sollst dein Kreuz nehmen. Du sollst zulassen, dass Gott dein Leben leitet und kein Mensch. And we know a lot of examples. Adam and Eve. Wir kennen viele Beispiele wie Adam und you Eva. You know Adam and Eve. Adam und Eva. Adam und Eva. My wife made me do it. Meine Frau hat mich that's dazu what Adam said. Hat mich dazu gebracht, die Frau, die du mir gegeben hast, die Frau, die du mir the gegeben wife hast, you gave me. Die Frau, die is du mir gegeben hast. God? Er versucht sogar Gott, die Schuhe zu schieben. You know, we do it today. Wir tun das heute auch. What you gave me? Das, was du mir gegeben hast. You turned Lucifer to Satan. You see, and you are blaming God for things. Du hast Lucifer zum Satan gemacht und du beschuldigst Gott, dass er der Grund dafür war. Adam und Eve, you see, no Eve now blames serpent. Eva hat die Schlange beschuldigt. It's the serpent that did it. Die Schlange hat das getan. You see, you just deceived me. Sie hat mich betrogen. I wonder who the serpent is going to blame. Ich frage mich, wen die Schlange beschuldigt hat. Who will the serpent blame? Wen hat die Schuld? You know, today we are so fast in blaming people. Wir sind so schnell, die Schuld von uns zu you stellen. See, we don't want to be held accountable wir wollen for anything nicht at all. Zur Rechenschaft gezogen werden. It's not my fault. Es ist nicht meine Schuld. Diesen Schuld. You know, Saul syndrome. That's Saul syndrome. Das ist das Saul Syndrom. This is Saul syndrome. Das Saul Syndrom. The people made me do it. Dass die Menschen einen immer dazu führen. The word of God said, you take your aber cross. Du sollst doch entscheiden. Du sollst doch dein Kreuz auf dich nehmen. Ananias and Sapphira, we know them. Ananias said, the und two Sapphira. Husband and wife. Das Ehepaar. They compromise for evil. Sie waren kompromissbereit für das Böse. Sie haben sich vereinigt. The wife has the right to say, I will not join it. Die Frau hatte das Recht zu sagen, nein, ich unterstütze es nicht. The wife is the one that brought it. The husband has the right to say, I'm not joining. Hätte sagen können, nein, ich tue das I'm nicht. I'm not for this. Ich bin nicht because this is not God. Das ist nicht Gott. If anything is coming to question God, I don't have hand in it. Was gegen Gott ist, dann tue ich das nicht. This is to question the word of God. Ich werde Gottes Wort nicht in Frage stellen. But what do we do? Aber was tun wir? We join. Wir springen ein. Because we want them to know that we love them. Denn wir wollen, dass we'll sie wissen, dass wir gemeinsam in die Hölle gehen, dass wir durch dick und dünn gehen, dass wir durch die Hölle gehen gemeinsam, dass wir einfach unzertrennlich sind. The love of this world, die Liebe dieser Welt wollen wir einander beweisen. We want to prove that to them we love them. Wir wollen einander beweisen, dass wir uns lieben. Mehr als Gottes Wort. They were both destroyed. Sie wurden beide zerstört. And Adam and Eve, they were both dead. They were dead. Adam und Eva, sie waren tot. You know also Lot and his wife. Auch Lot und seine Frau. Lot and his wife, yes. Lot and his wife. You know the wife. Seine Frau. You know, she could not make it. Sie hat es nicht geschafft. Jetzt, I thank God the Lord was able to make it. Ich bin dankbar, dass du das gepackt hast. You could have even joined the wife. You know some people. I love her more than everything. You don't join. Hätten die Romeo und Julia, hätte er sich leidenschaftlich umgedreht und hätte nach seiner Frau gerufen und der Wind wäre gekommen und sie beide zusammen. Aber nein, er hat gesagt, nein, ich ziehe das nicht durch. Ich folge Gott, ich habe keine Zeit für sowas. I will not follow you. Ich folge dir nicht. Because you were warned beforehand. You understand? You see, it's preservation is personal. Wir wurden vorher gewarnt. You have to be very, very careful. Erlösung ist etwas Persönliches. Because if Satan cannot go through, he can go through your wife. Wenn der Teufel durch dich gehen kann, can go through the next person. Die nächste Person gehen durch deinen nächsten kann der Teufel gehen. How are you going to follow them? Wirst du ihnen mit in den Tod folgen? How we know of Judas? We can know Judas. How many of you know of Judas? Let us quickly look into Judas. That of Judas alone. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Satan's will. You see, his will is to deceive everybody. Der Wille des Satans ist, jeden zu betrügen. Is to kill everybody. Jeden zu töten. But who will open the door for him? Aber wer macht ihm die Tür auf? Who will allow him to, wer lässt to come in? To steal, to kill, and to destroy. Töten, zu stehlen und zu zerstören. Whoever you open the door for, we come. Immer die Tür aufmachst, der wird da reinkommen. And we know of Joseph's brothers. Oder auch die Brüder von Josef. You know how they compromised to wie sie sich zusammengeschlossen haben, Joseph. Um Josef zu zerstören. The Satan could have, if other disciples, the 11 of including Judas 12. You see, if they all agree, they could have done it. Sie hätten, die Jünger hätten sich auch alle 12 zusammenschließen können und hätten versucht, Jesus eine Falle zu stellen. But others said no. Aber die anderen haben nein gesagt. Judas. You know, people don't want to blame Judas. Leute wollen Judas nicht Jesus Christ was going to be betrayed. Sagen, ja, Jesus hätte doch so oder so verraten werden müssen. Eine Person muss es tun. Must it be you? Aber musst du diese Person sein? Musst du der Verräter sein? Why is it not you? Why are you not the friend of the Lord? Wieso bist du nicht der Freund des Herrn? Instead of being the enemy of God. Anstatt dass du der Verräter bist, dass du der Feind bist. Must it be you? Musst du der Verräter sein? That opened the door for Satan. Der dem Teufel die Tür öffnet, um zu töten, zu stehen und zu zerstören. In John 13, let us go to John 13. Johannes 13, 27. John 13, 27. And after this soap, Satan entered into Judas. Then said Jesus unto him, that thou doest do quickly. You see, Satan entered into Judas. Der Teufel ist in Judas reingegangen. And people will say we don't blame him. Die Leute werden sagen, ja, man kann ihn halt nicht. Er war halt einfach ein Opfer in der ganzen Geschichte. But Jesus never blamed Satan. Aber Jesus hat niemals den Teufel beschuldigt. He never blamed Satan. Er hat den Teufel nicht beschuldigt. People want to blame Satan today. It's Satan's fault. Leute wollen die zweite Schuld des Satans. Yeah, we thank God that you know people cannot see Satan. So. So because people cannot see Satan, Satan is so easily, it's so easy for people to put all the blame on him. Es ist so einfach, die Schuld dem Teufel zu geben, weil man den Teufel natürlich nicht sieht, er kann einem nicht widersprechen oder ins Wort fallen. His spirit. Er ist Geist. If they were right, these people who say that Judas is not, doesn't have fault. Mm-hmm. If they were right, then God wouldn't have punished Adam after his sin, because Adam told God that it's not his fault, but the wife God gave him. Mm-hmm. So they thought for all, as yeah, all of God, them, they were punished. They were all punished. So God said, because you listened to your wife, mm-hmm. because you had a choice, mm-hmm. so that's why you are punished. So also Judas also had a choice. Praise the Lord. Hallelujah. You see, that is another example. Das ist ein anderes Beispiel. That I just mentioned. Then let us go on with that of Judah. John 19:11. Johannes 19:11. John 19, 11. Jesus answered, that could have no power at all against me, except it were given thee from above. Therefore, he that delivered me unto thee had the greater sin. You know, here Jesus said, Judas had the greater sin. Jesus sagt hier, dass Judas hier die große Sünde hat. He said, he that delivered me unto your hand. You see, he did not say Satan, he said he. Somebody that delivered me unto your hand. Der mich dir ausgeliefert hat. Had greater sin. Hat die größere Sünde. And in Matthew 26, let us go to Matthew 26. Matthäus 26. And he answered and said, he that dipped his hand with me in this dish, the same shall betray me. And the Son of Man, verse 24, goeth as it is written of him. But woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born at all. If he had not been born, it could have been better. So besser, weil dieser Mensch niemals geboren. He said, woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. He did not say woe unto Satan. Er hat gesagt, wehe dem Satan, sondern wehe dem Menschen. He blamed the man. Den Menschen. Because you are the one that opened the door for Satan to come in. Denn du warst derjenige, der dem Teufel Tür aufgemacht hat. It had been good for that man if he had not been born. My God, that is the word of Jesus. Das sind die Worte von Jesus. So for somebody to say Judas was there. Judas war der Jesus Opfer. Was going to be betrayed. Jesus hätte doch so oder so. Why Opfer. Must it be you? Aber wieso musst du denn dieser Verräter sein? Now Romans 6:16. Let us go to Romans 6:16. Romans 6:16. He said, know ye not that to whom ye yourself servant to obey, the servant ye are to whom you obey, whether of sin unto death, or of righteousness unto God. You see, whoever you open the door for will come. Wie immer du die Tür öffnest, er wird reinkommen. Who you obey is your master. Wem du gehörst, der ist auch dein Meister. You see, it talks about two master here. Geht hier um zwei Meister. Master, you see, two master. There are two master here. You are the servant. It says you are the servant. Du bist der Knecht. Then there are two master. Es gibt zwei you Meister. Choose the one. Du entscheidest dich, für wem du nachgehst. Uh-huh. Will you open for Jesus to come? Öffnest du Jesus die Tür? Are you will open for Satan oder to come? Öffnest du den Teufel die Tür? Know ye not that to whom you obey, ye yourself. To whom ye give yourself servant to obey, his servant ye are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. You know, two masters. You cannot be at the two places at the same time. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. You see, you cannot be at the two places at the right time. Zur gleichen Zeit at the same time. Orten sein. You can either be here oder or be there. Da oder da. Like Jesus said in Luke 16. Look at Luke 16. Jesus in Lukas 16:13. Lukas 16:13. is the Lord. Halleluja. No servant can serve two masters. You cannot serve two masters. You can choose two people, you can't serve one. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. You see, you cannot be for God and be for Satan. Du kannst dich für Gott und für den Teufel sein. Du musst dich entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. Let us quickly go to Matthew 24. Matthäus 24. We are going to go from verse 32. From verse 32, Matthew 24. Matthäus 24, ab 33. You see, the Lord said you have to take your cross. Der Herr sagt, du sollst dein Kreuz aufnehmen. Because salvation is personal. Denn die Erlösung ist persönlich. Because salvation is personal. Take your cross. Nimm dein Kreuz auf dich. He can come at any time. He's coming back again. He went away and he promised that he's coming. Weggegangen und er hat versprochen. He's not a man that should lie. Er ist kein Mensch, der lügt. He's coming back. Er kommt zurück. Our daddy is coming back. Unser Vater kommt zurück. Matthew 24, from verse 32. Matthäus 24, Vers 33. He said, now learn a parable of the fig tree. Also 32. When its branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that summer is nigh. You know, when problems get worse, it doesn't mean it's going to kill you. Wenn Probleme schlimmer werden, heißt nicht, dass sie dich umbringen werden. He's just telling you that the day is going to break. Er sagt nur, dass bald diese Hoffnung, dass dieses dass es besser wird. He's just telling you that victory is already out. Dass der Sieg schon da ist. You know, at night, you know, when before daybreak in the morning, it gets darker before the break. Bevor es morgen wird, wird es nochmal richtig dunkel in der Nacht. Then in 33, let us go to 33 of it. 33. So likewise ye, when you shall see all these things, know that it is near, even at the door. Don't give up on Christ. Gib Christus nicht auf. Don't give up on Christ. Gib Jesus nicht auf. You know, the next minute you give up, maybe the next minute the solution was supposed to do for you to have the victory, the real victory. Die Minute, in der du aufgeben willst, ist vielleicht die Minute, wo dieser Sieg wirklich sich manifestiert. He says, so likewise, ye, when you shall see all these things, know that it is near. It is so near, it is so close. So nah. Even at the doors. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. The kingdom of God, you see, Christ coming is so close. Das kommt von Christ. That victory you are believing God for is so close. So nah. Don't give it up, you see. The house that you have been spending time building and building and building. And you just destroyed it in a moment, in a twinkle of an eye. Und du willst es jetzt einfach zerstören. And that's why I mourn when people are getting out of the kingdom. Deswegen trauere ich, wenn Leute aus dem Königreich Gottes aussteigen. I mourn for them like Samuel mourned for Saul. Wie Samuel für Saul getrauert. And the Lord said, what are you still doing? Aber der Herr sagt, wieso traust du? See that I have rejected him. Ich habe ihn verweigert. You are to reject what I reject. Du musst das verweigern, was ich verweigere. I mourn when I see people going to the other side, going to another Jesus. Zu einem anderen Jesus gehen, der nicht der wahre Jesus, fake. Der falsche Jesus. I know, because I know, there are, you see, how many live in church? Wie viele lebendige? How many? Praise the Lord. Halleluja. Hmm. in verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort vergeht nicht. God's word never fails. Sein Wort. That's the meaning. His word never fails. Sein Wort versagt nicht. He could be the next second. He could be the next minute. His word never fails. He could be yes. His word never fails. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Mein Wort wird nicht vergehen. But of that day and hour knoweth no man. No, not an angel of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man. You know, the days of Noah, people were delivering babies. The time of Noah, Leute haben Kinder, haben Kinder bekommen. People, they were pregnant women. Es gab schwangere Frauen. You know, there were a celebration of marriage. Hochzeitsfeier. There was celebration of, you see, naming ceremony. Celebrating of baby, newborn baby has come. And us, Geburtstag. He said it is like the day of Noah. Ja, Tag von Noah. For us, in the days that were before. But, verse 37. But as the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking. Abato, can you help us to read 38? They were eating and drinking. Denn sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. You know, the ark was not built in a day. Die Arche Noah wurde nicht an einem Tag gebaut. And the years, more than 100 years. Mehr als 100 Jahre hat es gebraucht. To build an ark. Um eine Arche zu bauen. Ha, ha, ha! You imagine how they could have made fun of Noah. 100 Jahre Spott. Wie man sich über ihn lustig gemacht hat. How they could have made fun of Noah. Wie man sich über ihn lustig gemacht hat. Hey, he's building it. Guck mal, der Verrückte, der schon die ganze Zeit an irgendwas baut. He has been building it. I wonder what he's building it. He said that God is going to destroy, celebrate. My children, they have started giving birth. I have been saying it for years. Er sagt das schon jahrelang und hier sind die Kinder, meine Kinder sind gewachsen. More than 100 years he used to build it. Mehr als 100 Jahre hat er gebraucht, um diese Arche zu bauen. To build it. Imagine the laughing. So also today, you know when you tell that Jesus is coming, they make fun of you. They laugh and say, they don't believe it. People, even the so-called children, celebrate evil. Die sogenannten Kinder Gottes feiern das Böse. You know they celebrate evil. Wisst ihr, people celebrate böse evil. Feiern, die Menschen. I will go and celebrate evil with them. Sie feiern das Böse mit ihnen. You know those people celebrating, they are celebrating themselves. Sie feiern sich selbst. Anything that is not Christ is Satan. Was nicht Christus ist, der Teufel. I don't know if you understand me. They are celebrating themselves. And we go there to join them to celebrate themselves. Um mit ihnen sich selbst zu feiern. Ha, congratulations, you are greeting them also. Herzlichen Glückwunsch. For evil. Für das Böse. For rejecting Jesus. Christus zu for ignoring Christ. Christus zu ignorieren. You are promoting them for promoting themselves. Du how many of us will unterstützt do that? Sie, you know, indem sie das Böse unterstützen. You see, the offering will never, never let it go. Wir können sie nicht loslassen. Allow it to be Jesus. Das ist so. He said, you take your cross, nimm you see. Kreuz, your cross, and not your friend's cross. Und nicht das Kreuz in der Frage. People, even the so-called God's children, celebrate evil. Selbst Kinder Gottes, sie feiern das Böse. Marriage, baby. Geburtstag. Babies, you see. Newborn baby. Marriage. Nicht im Namen von Gott stattfinden. You even burial, you see, naming ceremony, you see, it's a dedication. They want to do dedication of the baby. They don't even know, not in Christ. Sie kennen Jesus Christus. They don't even know the parents. You see, everything is just Es geht ja um das Selbst. Und wir unterstützen sie darin, das Böse zu feiern. Oh, Daddy. Vers 39. And again, if you are not celebrating Christ, you are celebrating evil. Wenn du nicht Christus feierst, dann feierst du das Böse. You can paint it any way you want to paint it. Du kannst es dir zurechtlegen, wie du willst. You see, you can make it to suit you. Du kannst es dir passend zurechtlegen. You can only deceive yourself. You cannot deceive God. Du kannst dich selbst betrügen und belügen, aber nicht Gott. Vers 39. Oh. And knew not until the flood came and took them all, including the celebrant, auch the, alle die feierten, the newborn babies, auch die Babys, including all of them. Tier. God did not say, hey, these ones are innocent. Er hat nicht gesagt, die sind unschuldig, die können nichts dafür. Pack them to one side. Die Leute, nimmt sie mit. No, I must pack all the babies inside. Nur muss alle Kinder mitnehmen. Das gab es nicht. Or the pregnant women. Und die Schwangeren müssen mit. Haben sogar extra Sitzplätze auf der Arche. He says, so shall also the coming of the Son of Man be. There shall two be in the field. You and your husband can be in the field. Und ein Ehemann, er kann auf dem Feld sein. One is taken, the other einer wird one is mitgenommen, dead. Der andere wird zurück. You take off your cross. Du nimmst dein Kreuz his auf. Personal. Das ist eine persönliche Sache. Husband and wife, one taken and one is left. There shall two, verse 40, be in the field, and one be taken, and one, and the other left. Because it is personal. Weil es persönlich ist. Because it's just, it is take up, you take your cross. Du nimm dein Kreuz and not take your husband's cross. Nimm nicht das Kreuz seines Ehemanns. Then the verse 41. Nimm dein eigenes. 41. Two women shall be grinding at the mill. You know, two women. You see, zwei two Frauen, women. Zwei Freunde. The one shall be taken and the other genommen, left. You know, two husband and wife can be on the bed. Before you know it, don't matter. Nobody, you know, the other one is not there. Liegen im Bett und der andere ist nicht weg. You check the toilet, it's not there. You check everywhere, check under the bed. inside the fridge. Praise the Lord. Halleluja. Salvation is personal. Erlösung ist etwas Persönliches. Jesus said, if your Jesus eye offended, wenn dein Auge, der if it's going to prevent you, wenn es sich davon abhält, mir nachzugehen, dann reiß es raus. Because it is personal. Denn es ist persönlich. Remember, take your cross and follow him. Nimm dein Kreuz auf dich und folge ihm. And not your husband's cross. And not your boyfriend Kreuz or your girlfriend deiner or Freunde, deiner Freundin, von deinem Freund, von deinem Kumpel, von sonst jemanden. Verse 42. 22. Watch therefore, for you know not what hour your Lord doth come. we don't know the hour is coming. Weiß nicht, wann es. He can come just the next minute. He can come tomorrow morning. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Allow your focus to be in Christ. Dass du deinen Fokus auf Christus. Allow it to be him alone. Dass du dass er allein ist. Don't allow it to be properties. Und dass es nicht Besitz ist. Don't allow it to be things. Dinge. Don't allow it to be flesh. Dass es Fleisch ist. Therefore, be ye also ready. For in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. For 44. You see, he said, be ready. Seid bereit. Be ready. It's so good to be satisfied with Christ alone. Es ist so gut, zufrieden mit Christus allein zu sein. Don't worry, that all. Du machst dir keine Sorgen. How many beds can you sleep? Auf wie vielen Betten kannst du schlafen? How many room can you sleep? Wie viele Räume kannst du gestalten? Would you be like that man that they said he have a now if you want to eat, he has a whole house, a big house where he eat. Only there for to eat. Papa said it. We have a man that they work for. He said they just have a big house in one place that every afternoon he goes there to eat. That is not where he's living. Oh my God. You know some people, it's as they are now sick. Es gibt Menschen, die werden, die, dieser Reichtum greift schon ihren Verstand an. You see, they are now, what you call crank. You see, for, oh my God. Hmm. Verse 44, therefore, be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Allow your focus to be what he called you to do. Dass du deinen Fokus auf dem legst, was er dir geboten hat zu tun. You see, he did not call you to do something else. Er berufen, was anderes. Listen to what he called you to do. Zu, was er dir gesagt hat. Allow your focus to be it. Fokus darauf. Don't try to stop imitating your others. Hör auf andere zu imitieren. Stop looking at what others are doing. Auf das zu schauen, was andere machen. Because it's not about others. It's about you and your Lord. Es geht um dich und deinen Herrn. He's not going to ask you about others. Er wird dich nicht über andere fragen. But you. Aber über dich. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. But if he that, if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayed his coming, and shall begin to smite his fellow servant, and to eat and drink with the drunken, you see? And to eat, you know, and I go back to the world and say, ah. You know, I heard of somebody that said that he's no longer following God. Ich habe jemanden gehört, der Gott wieder sagt, also nicht mehr nachgeht. Somebody that was here before. Und der hier früher in der Gemeinde war. I don't pity them. Und ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Because, oh my God. You know how people die today. Ihr wisst, wie Leute sterben. It doesn't ring bell. There's no telephone call that we are going to die. Du kriegst nicht erstmal eine SMS. SMS. Du kriegst keine SMS, die dir sagt, dass du morgen um 3 Uhr sterben wirst. You know, next week, Tuesday, we are going to die. Du wirst nächste Woche nicht sterben. Da kriegst du keine Nachricht. Es kommt einfach. That's what Jesus is talking about here. Darüber spricht Jesus. You only know of now, that's why. Nur, this very time stehst, that you are Punkt, here. Immediately after here, it's not of the word of God. Wenn du nicht von Gottes Wort bist, you are just in air. Du hängst in der Luft. You are just hanging in air. Du don't know, anything can happen. Alles kann mit dir passieren. But if you are of the word of God, zu Gottes Wort gehörst, that's your guarantee. Das ist deine Sicherheit. The word of God is our guarantee. That's why we know tomorrow. So, weißt du, we know the next year. We know, you know, because you know that you are going to be the Weil next wissen, word dass of wir God. Im Wort Gottes and we have read that Jesus said, heaven and earth will pass away, but my word. Und wir wissen, dass Jesus sagt, dass Himmel und Erde werden vorübergehen, aber sein Wort bleibt bestehen. Es bleibt gleich. Your joy remains the same. Deine Freude bleibt gleich. Your peace remains the same. Dein Frieden bleibt gleich. No news can change your joy. Keine Nachricht. No news can change your peace. Keine Nachricht kann deinen Frieden. You see, no news can change your dancing, your samba. Keine Nachricht kann dein Tanzen angreifen. Praise the Lord. Halleluja. And in verse 49, he said, and shall begin to smite his fellow servant, and to eat and drink with the drunken. You see, those you move with. Die, mit denen du dich, mit denen du the old, you see, the old, those not the dead that Jesus called the dead. Die Toten. That you still move with. Mit denen du dich immer noch, mit denen du immer noch Zeit verbringst. Drink with the drunken. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him. And in an hour that he is not aware of. and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Genesis 22. Erster Mose 22. We have some minutes. Let us go to Genesis 22. That's where we are studying. That's our test. That's where our test is. It's Genesis 22. Erster Mose 22. We started from verse 1. Wir haben von Vers 1 angefangen. Please, if you are not listening to that of Sunday, please try to listen. Wenn du die Predigt von Sonntag noch nicht angehört hast, dann hör sie dir bitte an. So that you will understand it. Und du es noch besser verstehst. Say, God did tempt Abraham. Gott hat Abraham geprüft. You can understand it better when you go to that message. And here, verse 2, and he said, take now thy son, your only son, Isaac, whom thou lovest, and guide thee into the land of Moriah. And offer him therefore a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. Abraham did not even know where he was going to. Abraham wusste nicht, wohin er geht. He just said, take him and go. Einfach gesagt, geh und nimm ihn mit und gehe. You know, today we want to know. Heutzutage wollen wir wissen, how the journey is going to wie wird die Reise sein, bevor wir gehen? How is it going? Wie wird das Wetter sein? The weather, the food, das Essen. Where to sleep? Wo sollen wir schlafen? Where to, you see? You see, there are a lot of things that we look into. Wo gehen wir auf Toilette? Maybe they don't go to toilet then. Vielleicht ist man da was für Toilette gegangen. He said, go, you see. Upon one of the mountain which I will tell thee of. Verse 3. And Abraham rose up early in the morning. He said it this evening. Am nächsten Morgen. Without waiting for another year. Ohne ein Jahr zu warten. You know, some of us we wait for another year before we move. Wir warten ein Jahr, bevor wir uns bewegen. Another month, you see. Monat. You see, And Abraham rose up early the next morning. Early the morning. I'm sure without even telling the wife. Ich bin mir auch sicher, ohne es der Frau zu sagen. He just left. Er ist einfach gegangen. He has heard from the Lord. That's what he heard. That is the end. Das ist das Ende, das reicht. And saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and cleaved the wood for burnt offering and rose up and went unto the mountain of which God had told him. In verse 4. Then on the third day, you know, for somebody to walk for 3 days. 3 Tage lang. The journey, 3 days. War diese Reise auf diesem Berg. You know, God, have you forgotten that you said I should move? Hast du vergessen, dass ich gehen will? This God, what is he still doing? I've been walking since 3 days. Seit 3 Tagen. Sind wir unterwegs. I didn't know it's so far. Ich wusste, dass es so weit ist. So, when am I going to get there? Dann kommen wir dann. You know, that's what we want. When is the time? When will my husband come? Wann kommt mein Ehemann? When will my wife come? Wann kommt meine Ehemann? When will the marriage? Wann ist die Ehe? When will things work? Wann werden die Dinge funktionieren? Then on the third day. Daddy, thank you. Help us to love what you love. Peter, hilf uns, das zu lieben, was you liebst. Your time to be our time. Ist deine Zeit unsere Zeit. That we are to be patient with dass you, that sind. We never worry. Dass wir uns keine Sorgen machen. You know, that of Elijah. You see, Elijah. When the brook was dried up, he not sent him. The Elijah was not saying, hey, the brook want to dry. Oh, God, oh, God. The brook want to dry up. What will I be drinking? Will I be drinking my urine? Hey, God. Please don't forget me. He knows. als er in der Wüste war und dieser Bach kurz davor war zu vertrocknen, hat er nicht gesagt, oh mein Gott, Vater, dieser Bach vertrocknet bald, was soll ich jetzt tun? Soll ich beten? Soll ich fasten? Soll ich darum beten, dass es anfängt zu regnen? Soll ich anfangen, jetzt meinen eigenen Urin zu trinken? Nein, das kann ich nicht tun. Have you looked at the program, Daniel? Oh Gott, I hope you remember that I'm here. Hey. Ich hoffe, er hat sich daran erinnert, dass ich noch hier sitze. Hey. Aber das hat er nicht getan. That was not. He knows the time. Er kennt die rechte Zeit. He thought, well, you know when he sent Joseph and Jesus Christ to Egypt. Als er Josef und Mary and the child to Egypt. Wie Jesus nach Ägypten geschickt hat. Er hat sie nach Ägypten geschickt, weil Herodes sie töten wollte. He wanted to kill Jesus. Er wollte Jesus töten. Then the angel told Joseph, take the mother and the child to Egypt and be there until I bring my word to you. Und der Engel hat zu Josef gesagt, nimm das Kind und die Frau, geht nach Ägypten und wartet dort, bis ich euch Bescheid sage, dass ihr kommen könnt. You know, we were after waiting for her. Nachdem wir ein paar Jahren warten, der Engel hat er jetzt vergessen. Now, wow. I've been waiting. Where is he coming safe? You see, we are so much in haste. Wir sind so in Eile. To follow God, we are never to be in haste. Aber wenn wir Gott folgen, dürfen wir nicht in Eile sein. Look at me today. Guckt euch mich an. I'm not in haste. Ich bin nicht in Eile. If I am in haste, wäre ich in Eile. I want to join. I know where to go. Ich weiß, wo ich hingehen kann. That is not what he called aber me to nicht do. Aber das ist nicht das, wozu er mich berufen told me to go today. Er hat nicht gesagt, ich soll mich mit anderen Gemeinden zusammenschließen. Praise the Lord. Halleluja. Because going to them will mean a lot of compromise. Denn zu diesen anderen Gemeinden zu gehen bedeutet viel Kompromiss. Some of them who believe in baptism of the Holy Spirit. They don't believe in the Bible. They don't make their own rules and regulations. Sie haben ihre eigenen Regeln. Christ is not in charge of the church. Christus ist nicht der Kopf der Gemeinden. Aber das will ich nicht. And Abraham. And on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto the young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. You know, can I bow to help us to read this file? Verse 5. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr. Ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Dann wollen wir wieder zu euch kommen. He said, we are coming back. Wir kommen zurück. He never seen the child dead. Er hat das Kind nie als tot gesehen. You know. The question is, what do you see? Die Frage ist, was siehst du? Do you know when you are sowing into the house of God? Do you see that money just lost? Ist es so, als ob dieses Geld so als ob du es in die Toilette gespült hast? You know, yes, because that's what people think. Aber das denken Leute. Let me just give it up. Ich gebe es einfach weg. The Lord said, give it to me. Der Herr sagt, gib mir das. Remember when Elijah told the widow woman, cook the last food and give it to me. Als Elisa zu dieser Witwe gesagt hat, koch mir dieses letzte Essen. You see, the last food, give it to me. Das letzte Essen, was He doesn't want to take anything from you. Aber er will nichts von dir nehmen. If God said, give it to me. Wenn Gott dir sagt, gib mir das. Be happy when you say, give it to me. Wenn er sagt, übergebe mir das. Did you be happy about it? Wenn er dir das sagt. Abraham said, we are coming back. Wir kommen zurück. Because he never believed that God is a taker. Denn er hat nicht geglaubt, dass Gott dass er ein Dieb ist. He never believed that he's a killer. Dass er ein Mörder ist. You see, he's a thief. Dass er ein Dieb ist. He's a destroyer. Dass er ein Zerstörer ist. Das hat er nicht geglaubt. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God for Abraham. Ich danke Gott für Abraham. That even hearing that word alone. Dass er dieses Wort gehört hat. That's what God told him. Was Gott ihm gesagt hat. And he did not doubt it. Er hat nicht daran gezweifelt. That he did not doubt it. Er hat nicht daran gezweifelt. Honey, just the next morning, he just prepared for work. Am nächsten Morgen hat er sich vorbereitet. It's so wonderful. Das ist wundervoll. You know, Eva. You know, when something start coming to want to question the word of God. Wenn etwas kommt, um Gottes Wort in Frage zu stellen. You see, it's one to question, not that Satan has dann come. Wisst ihr, dass der Teufel ist gekommen. You see, you know, for Satan to be able to destroy you, he has to first of all come questioning the word. Wenn der Teufel dich zerstören will, muss er erstmal das Wort, was du festhältst, in Frage stellen. And after questioning, now when you just open the door, you are reasoning, natural mind. Du fängst an, mit ihm Ball zu spielen. Es geht hin und her. Du fängst an, über die Sachen nachzudenken, die er dir gibt. Your natural mind is working. Deine Gedanken. You cannot reason the word of God. You can't believe it. Gottes Wort nicht austüfteln, sondern du musst es glauben. And if you do not test Satan, shut up. Wenn du dem Teufel nicht sagst, er soll den Mund halten. Because for him to be able to steal, to kill and to destroy, he has to first of all steal the word of God away from you. Bitte weitermachen, weil. First of all, bring questions about the word. Erst bringt er Fragen. Then he steal the word. Dann steht er das Wort. Then he now take you away from God's children. Dann nimmt er dich weg von Gottes Kinder. Before you know it, bevor man es weiß. You're absent upon absent. Du fehlst und fehlst und fehlst. This guy is killing you little by little. Es tötet dich Stück für Stück. He's killing little by little. Es tötet dich. You have a lot of tools to give. Du hast viele Ausreden. Because of that, the Bible study, I cannot go. So we stop the church and start going to the Bible study. Einige hören dann auf, zur Gemeinde zu gehen, um erfahren, zur Bibelstunde zu gehen, um sich dann langsam, aber sicher zu verabschieden. And before you know it, the Bible study also, they know the Bible. Die Bibelstunde sieht man die Leute auch nicht mehr. If he can succeed separating you from God's children, it's over with you. Wenn er es schafft, dich von Gottes Kindern fernzuhalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du fällst. You see, if he can succeed in taking that word, the word of God, away from you. Wenn er damit and he will not tell you, you can make a new friend. Er sagt, du kannst neue Freunde finden. You know, I'm not a lot of good friends. Du kennst auch gute Freunde. Those friends that will not laugh with you. Die mit dir lachen, die dich verstehen. They understand you, they understand your way. Die verstehen deine Wege, dein Denken. Praise the Lord. Hallelujah. Obey God in faith. Gehorche Gott im Glauben. You know, he traveled for 3 days. Er ist 3 Tage lang gereist. You know, we cannot even sit down for 4 hours. Wir können nicht mal 4 Stunden sitzen bleiben. We are already looking at the time. Wir schauen schon auf die Some Uhr. Some are just doing like. Einige sehen sie schon. And they are doing like. They will not sleep in their place of work. Auf der Arbeit schlafen sie nicht. My machine will just cut your hand. they will sleep in the church. Before you know it, your one hand is already out. Yeah, he's afraid of machine more than the word of God. Sie wissen, dass das Gerät in die Hand abhackt. You see? Yeah, just imagine. Sleep. As you sleep in the church. Sleep in the work. Schlaf mal so, wie du... They'll just take you out. They'll just drive you. Sie werden dich kündigen. Before you know, you're not jumping. Und sagen, du kannst zu Hause schlafen, nicht hier. Praise the Lord. Halleluja. You see, you cannot sit down for God to listen. Du kannst dich nicht hinsetzen für Gott, um zuzuhören. Jesus, when he was preaching to them, they spent 3 days. 3 Tage lang. They spent 3 days with him. Waren sie mit ihm? No wonder signs and wonders, everything. We immediately speak. Es sind auch Dinge passiert. Yeah, today, see, you know, he's just looking at time. Jetzt? His time upon time. Immer unter Zeit. We want to go home. We don't have time. Wir haben keine Zeit. The hours you spend in your working or your daily job, you know it. Du auf Arbeit verbringst. Compare it to what? Vergleich das the time you spend for mit der Zeit, die du mit Gott verbringst. Was ist größer? Is the greater that will work for you? Das Größere wird für dich funktionieren. Is the greater of all? Das Größere that will work for you? Wird für dich funktionieren. That's just the kingdom of God. Das ist seven nations. That's why the disciples of Jesus shall live. Deswegen die Gerechten sollen durch den Glauben leben. If Moses, if they, you know, all of them, the Paul, Peter, if they live the lifestyle people are living today, they get the same result. Wie Paulus und Petrus, würden sie diesen Lebensstil der Menschen von heute führen, dann würden sie die gleichen Ergebnisse bekommen. If Jesus was alive, if he allowed things to distract him, he will not get the result that he wanted, that God wanted him to. Hätte Jesus zugelassen, dass ihn Dinge auch ablenken, wie dich heute, dann würde den, hätte, hätten wir nicht diese Ergebnisse gehabt. He will not have, we got the same result like us today. Die gleichen Ergebnisse wie wir. Amen. Amen. You know, Abraham no God. Abraham no God. Abraham kannte Gott. You see, he knows God. He knows God very well. Er kannte Gott sehr gut. You know, he know him so much. Er kannte ihn so gut. You know, he said, we are coming back. That's what he told the servant. Er zu den Jungen, er zu den Knechten, die auf ihn gewartet haben. We are coming back. Wir kommen zurück. Because he know God. Denn er kennt Gott. Because those who know their God. Denn die, die ihren Gott kennen. You see, Daniel, let us go to Daniel 11. Daniel 11. Put something here, we are coming here. Daniel 11. Daniel 11. You can go there. And see those who know their God. Die, die ihren Gott kennen. Daniel 11:32. He said, "As such as do wickedly against the covenant, shall he correct by flattery." But the people that know their God shall be strong. If you know your God, you are strong. Wenn Gott kennst, wirst du fest bleiben. Do not discourage. Bist nicht entmutigt. You see, you are never giving. You never give up. If you know your God. Aufgeben, du wirst handeln. You are never afraid. Du hast keine Angst. Whatever result is coming, if you know your God. Wenn du deinen Gott kennst. You know, Abraham was on his way. Going to do something that the natural mind will say, "Are you mad?" Abraham war auf dem Weg, etwas zu tun, wo der natürliche Verstand gesagt hat, bist du verrückt? Was willst du tun? It's not that you have 10 children. Du hast nicht 10 Kinder und hast dir irgendwie den komischsten ausgesucht. That is, you just look for one that is not even good. Einer, der komisch ist. Und du suchst dir den aus und bringst ihn um. I said, okay, let me do away with this one. But you just, he said your only son. Aber den einzigen Sohn, worauf er so viele Jahre gewartet hat. The son that you spend years upon years to look for. Auf den du Jahre für Jahre gewartet hast. 20 years. Mehr als 20 Jahre. Take him and go and nimm das und töte es. Well, kill him for me. Töte es für mich. And, Daddy, thank you. He said those who know their God. Die ihren Gott kennen. Shall be strong. Werden fest bleiben. And do as und handeln. Daniel 11:32. You see, Abraham, he just know God. Abraham kannte Gott. He knows God. He knows him very well. Er kennt ihn sehr gut. That is not a killer. It's not a destroyer. Mörder ist. Er ist kein Zerstörer. He knows that he. He knows that he promised him. Er hat mir etwas versprochen. That so shall thy seed be. So wird dein Same sein. He never see this boy dead. Er hat diesen Jungen niemals als tot gesehen. Amen. Amen. Whatever you are giving to God, seh es nicht als verloren. What you don't see cannot spread fear into your heart. Was du nicht siehst, wird auch keine Angst in dein Herz bringen. You see, what you don't see. Was du nicht siehst. Since he did not see the boy. boy dead. Weil ihn so nicht als tot gesehen hat. That was even, that dead could not spread fear into his konnte dieser heart Tod keine Angst in sein Herz bringen. And that when the servant asks, where are you going? Dass wenn der Knecht fragt, wohin geht ihr? He will say, we are going to war, no, he will not even saw me before. Dass er anfängt, dass er zusammenbricht, anfängt zu weinen. Ah, I'm going to pray. I'm going to, I'm going to see him for the last time. Verabschiedet euch von ihm, Leute. Abschied. Abschied, please. You know you love him also. Ah! What you don't see cannot spread fear. Das, was du nicht siehst, kann auch keine Angst in dein Herz bringen. Ah! But what you see, aber das, was du will siehst, control you. Wird dich kontrollieren. If you see the word of God alone, Gottes Wort allein, the word of God will control your Gottes life. Wort dein Leben kontrollieren. If you see the word of God alone, Wort allein liest, it's over with Satan. Das ist vorbei mit dem Satan. Praise the Lord. Halleluja. You know Abraham, if he, all he could see was the alles, promise was of God. Sehen konnte, war das Versprechen so von shall your seed so wird dein Same sein. That is all he allowed to das be. Hat er zugelassen. To himself to see. What do you see? Was siehst du? Amen. Amen. What you see? Was siehst du? You know Joshua 2, Joshua sees 2. Joshua 6, 2. And God said, because until you see it, erst wenn du siehst, you know, look for the word of God to see. Such nach dem Wort Gottes, womit du you sehen see, look kannst. For the word to such see. Such nach dem Wort, was du siehst, worauf du schauen kannst. We have some minutes. Let us go to Joshua. Put something here. Go to Joshua. Joshua sees. Let's go. Joshua 6, 2. Verse 2. And the Lord said unto Joshua, what is the next? Who can see it? Amina, can, two, can you help us to verse 2? Da sprach der Herr zu Joshua, ich gebe die Stadt ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. And the Lord said unto Joshua, see. You see in the kingdom of God. Du siehst im Königreich Gottes. See the word of God. Sehe das, sehe look das for Wort. The word of God that gives you that promise. Such nach Gottes Wort, was dir das Versprechen gibt. You see, you see that word of God. Du siehst auf you Gottes see, anytime Satan wants to bring fear, go to Gottes the word Gottes of God that says, geh see. Gottes what? Wort und schau auf das you Wort see, Abraham could see. Abraham konnte sehen. So shall your seed be. So wird dein Same sein. Look for the word of God that will tell you, that tell you see what you are to see. Und suche nach dem Wort Gottes, was dir sagt, dass du sehen allow it to be the nail that you use to hang the picture on the wall. That soll dieser Nagel sein, womit du dieses Bild, dieses Versprechen aufhängst. You know, as time keep on going. Weil wenn die Zeit läuft, kann der Teufel Angst bringen. How you have to do go aber to alles, was that du tun hast, ist, zu diesem Bild zu gehen. Zu diesem, remind yourself of that scene. Zu diesem Sehen. You know, after years, after, you know, Isaac was almost 20 years. Isaac war fast 20 Jahre. When he was taken to be, for this sacrifice. Als he was not just a baby. Er war kein Baby. He can argue with the father. Hätte diskutieren können. You know, along the line. You see, before his birth. Selbst vor seiner Geburt. Before the mother became pregnant. Vor seiner Mutter schwanger. The Lord, God told Abraham, he said, so shall your seed be. Gott hat zu Abraham gesagt, so wird dein Same sein. And those 5 words was, they were just enough for Abraham. All true. Für Abraham, um zu glauben und zu vertrauen. That is enough for Abraham. Es war genug. To believe after years upon years. Um nach Jahren it was just a nail. Es war einfach dieser Nagel, um dieses Bild, um dieses zu versprechen aufzunehmen. If that nail, your nail today, say his word say he will not leave me, he will not forsake me. Und dein Nagel ist heute, dass er sagt, er wird dich niemals verlassen, niemals im Stich lassen. He will never leave me, er wird dich niemals allein lassen. The nail. Lass du es, dass dieser Nagel ist. That when Satan brings wenn der Teufel Angst bringt, he said, don't remind yourself that he said, he will not leave me. Er wird mich nicht verlassen. He will not forsake me. Er wird mich nicht im Stich lassen. Praise the Lord. Hallelujah. He says, see, I have given into your hand Jericho. You see, siehe, ich habe dir Jericho gegeben. Du musst es erstmal sehen. What do you see? Was siehst du? Do you see the word of God? Siehst du Gottes Wort? Or you see fear? Oder siehst du Angst? Or you see problems? Siehst du Probleme? Or you see whatever is outside? Siehst du das, was da draußen? Sometimes things are coming that I don't like. I don't Dinge want kommen. What I just do, I just turn to the word of God. Ich drehe mich zu Gottes Wort. Praise the Lord. Hallelujah. You see, don't remind yourself to turn to the word of God. Erinnere dich daran, dich zu Gottes you Wort have zu drehen. The right to change the page. Du hast das Recht, dich für oder gegen Gott zu entscheiden. See, I have given you Jericho. Sieh, ich habe dir Jericho gegeben. What you see? Was siehst du? Genesis 13. Look at Genesis 13. 1. Mose 13. Genesis 13. Genesis 13, 14 and 15. 1. Mose 13, 14, 15. And the Lord said unto Abraham, after Lot was separated from him. You know, here there was separation between Abraham and Lot. Zwischen Abraham und Lot. He said, lift up now your eyes and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward. Verse 15, for all the land which thou seest. What you see, to thee will I give it, and to thy seed forever. Praise the Lord. Hallelujah. He said, look at everywhere, what your eye can see. Where your eyes can see, I give you. Das, was deine Augen sehen, das gebe ich dir. What can you see? Was siehst du? What do you see? Amen. Amen. I wanted us to finish it today, but it seems we cannot because of the time. Praise the Lord. Hallelujah. Abraham believed God's word. Abraham hat an Gottes Wort geglaubt. And he trusted God's word. Und er hat Gottes Wort vertraut. Back to Genesis 22. 1. Mose 22. He says five words. And these five words were enough for him to have victory also. Diese fünf Worte haben gereicht, um für ihn einfach zu glauben. He said they were coming back. Sie kommen zurück. The natural man will tell you, you are not coming. Der your son, you are the only one coming back. Your son is not coming. Du kommst allein zurück. You heard what the God what God is going to kill your son. Gott wird deinen Sohn töten. God is going to steal your son. God will take your son. Sohn he doesn't want to take anything from you. Er will nichts von dir wegnehmen. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Please, there is still repentance in the kingdom of God. Es gibt immer noch Buße im Königreich Gottes. As far as we are still here on earth. Solange wir immer noch hier auf Erden sind. Any side we make mistake. Wenn wir einen Fehler machen. We can still turn the page. Wir können immer noch umkehren. All he needs from us is that we are never to give up. Alles, was er einfach noch von uns braucht, ist, dass wir nicht aufgeben. If you see Peter denied Jesus three times. Hat Jesus dreimal verleugnet. He denied him. Hat ihn dreimal verleugnet. But the victory is that he did not. Dass er nicht. He's not falling. He's can't get up. Das Fallen ist nicht schlimm. Dann kannst du wieder aufstehen und mit ihm weitergehen. So if we have made any mistake, wenn wir Fehler begangen haben, that we are not to allow that mistake to continue. Wir nicht zulassen, dass wir in diesen Fehler leben. And we are not to be ashamed to come back to Christ. Schämen, wieder zurück zu Gott zu gehen, zu Christus zu gehen. Jesus again. Zurück zu Jesus. You see, it is just like you know the prodigal son. Wieder praise the Lord. Hallelujah. Remember the prodigal son. And the Lord was so happy to receive that son. You see? To receive. The other man was so happy to receive the son. War so glücklich, seinen Sohn wieder zu empfangen. He was so happy. Er war so glücklich. That's how Jesus is so happy. So ist Jesus when we repent and come back to him. Zurückkehren. He said, if you lost one sheep out of 100, you see, we do not leave the 99 and go and look for that one. 99 zurücklassen, dieses eine zurückfangen. And say, come, you see, and when you find 99 you left. Wenn du es gefunden hast, freust du dich mehr über dieses eine als über diese 99. Because he loves repentance. Weil er Buße liebt. He loves repentance. Er liebt Umkehr. No matter what mistake. Egal was der Fehler war. He will know that we made that mistake. Er wusste schon vorher, dass du den Fehler begehen wirst. And he's ready to Und er ist bereit, dir zu vergeben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So we will stop here. Next on Sunday we will continue. There's a message he's just giving me that